Jetzt erst stand er auf und begann, gelehrt am Beispiel seiner Passionsmusik, die sieben Worte am Kreuz, seinen musikalischen Umgang mit dem Wort zu erläutern. Welche Dehnung es zulassen, welche Erhebung es fähig sein müsse. Wie sich des Wortes Geste im Gesang zu weiten habe. Wie hochgestimmt sich das tiefe Trauerwort erheben dürfe. Schließlich sang er mit schön gebliebener Altmännerstimme die Maria und den Jünger betreffende Stelle: Weib, Weib, siehe, siehe, das ist dein Sohn. Johannes, Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Dann setzte er sich wieder und verkündete sitzend die Versammlung abermals erschreckend, zuerst in lateinischer Ut sol inter planetas, dann in deutscher Fassung des Enrico Sagittario Devise: Wie die Sonne zwischen den Planeten strahle die Musik inmitten der freien Künste. Entweder hatte Dach noch erfreut oder erschrocken über den bewegenden Gesang die neue Anmaßung nicht empfunden, oder er wollte sie überhört haben. Jedenfalls rief er übergangslos zu neuen Lesungen auf. Zuerst Zesen, dann Harsdörfer und Logau, endlich Johann Rist. Die Aufgerufenen waren nacheinander willig. Einzig Rist gab zu bedenken, er könne nur aus erstem Entwurf stümpern. Jeder Lesung schloss sachliche, nun ganz beim Text bleibende und nicht mehr theoretisch auswuchende Kritik an, bis auf die üblichen Ausflüchte ins Moralische. Gelegentlich verließ der eine der andere die Versammlung, sei es, um sein Wasser abzuschlagen oder nach Telchte zu laufen, sei es, um in der Sonne vorm Stall mit den verbliebenen Musketieren zu würfeln. Als Tax drauf Weckerlin Klage führte, es sei ihm aus seiner Kammer Geld gestohlen worden, wurde Gräflinger, weil ihn Schnäuber beim Würfeln gesehen hatte, zuerst verdächtigt. Der Wohlsetzende, wie er im folgenden Jahr als neues Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft genannt und bald danach geadelt werden sollte, Philipp Zesen, dieser unruhige, verstiegene, seine Neuerungen immer vorweg sich erklärende, von mehreren inwendigen, einander die Luft raubenden Feuern verzehrte, eigentlich junge Mann, sprach anfangs wirr, ohne die Tatsache, in der Ems treibende Leichen beim Namen zu nennen, von einem schröcklich Bild, das, um der Liebe ihren Schluss zu gönnen, seinem Skript noch fehle. Dann sammelte er sich auf dem Schemel neben der Distel und las aus einem bereits in Holland gedruckten schäferlichen Liebesroman, in dem ein junger Deutscher namens Markhold vergeblich um eine venezianische Rose mundfreit, weil er, lutherischer Konfession, die katholische nur dann haben darf, wenn er verspricht, spätere Töchter pfäffisch erziehen zu lassen. Dieser Konflikt, der viel Praxis und noch mehr Zukunft hatte, interessierte die Versammlung, wenngleich das Buch den meisten bekannt war und Zesens neumodische Schreibweise »die statt die«, »sie statt sie«, desgleichen die Umlaute »endlich sterblich Herz«, aber auch »Trübnis«, »darüm« schon etliche Streitschriften, Rists Polemik voran, zur Folge gehabt hatten. Zwar verteidigte Harsdörfer und Birken den neueren und kühnen Wortbilder, zwar lobte Hoffmannswaldau den galanten Fluss der Erzählung, doch lösten die Ohnmachtsanfälle der adriatischen Rosemund ihr ständiges Unbasssein. Die Augen waren halb eröffnet, der Mund verblasset, die Zunge verstummet, die Wangen verblichen, die Hände verwelket und unbeweglich bei Rist und anderen Zuhörern Laurenberg und Moschenrosch störendes Gelächter während der Lesung und lustvolle Parodien im Verlauf der Kritik aus. Wie unter Peitschenhieben saß Zesen, kaum, dass er Logaus Zwischenruf ein Wagnis immerhin wahrnahm. Als schließlich Buchner seinem ehemaligen Schüler mit kühler und Opitz allgewaltig herbeiziehend zitierender Rede die gefühligen Überschwemmungen einzudeichen begann, rettete sich Zesen in heftiges Nasenbluten. Wie viel der dürre Mensch davon hatte. Es floss über den weißen Rundkragen. Es tropfte ins immer noch offene Buch. Dach brach die Kritik ab. Jemand, Schepko oder der Verleger Elseviren, führte Zesen in den Hintergrund. Auf die kühlen Dielen gelegt, verging ihm das Bluten bald. Inzwischen saß Harsdörfer neben der Distel. Der Spielende, wie er im Kreis der fruchtbringenden Gesellschaft hieß. Ein immer lockerer, selbstsicherer Herr mit Gespür für das Neue, der sich mehr als gelehrter Förderer junger Talente und einzig zum Wohle Nürnbergs als patrizischer Stadtpolitiker, denn als Dichter von Passion gab. Also las er, was allgemein gefiel, einige seiner Rätsel, deren Auflösung der Versammlung unterhaltsam war. Mal war es ein Federbett, dann des Mannes Schatten, ein Eiszapfen, der böse und der wohlschmeckende Krebs, endlich ein totes Kind im Mutterleib, die alle kunstvoll in jeweils 4 Zeilen versteckt waren. Harsdörfer trug launig die Wirkung eher mindernd vor. Nach viel Lob, in das auch Gryphius einstimmte, fragte Birken vorsichtig, als wollte er seinen Förderer um Rat ersuchen, ob es wohl schicklich sei, ein im Mutterleib schon abgestorbenes Kind in solch leichtfüßiger Versform zu verbergen. Nachdem er Birkens Frage als Unsinn qualifiziert, Einwände von Rist und Gerhard, die gar nicht laut geworden waren, dennoch zitiert, dann widerlegt hatte, befand der Literaturmagister Buchner, es könne das Rätsel sowohl heiter gebunden sein, als auch mit tragischer Lösung niederkommen. Im Übrigen tauge diese Kleinform nur als Nebenwerk der Dichtkunst, sei aber durchaus den Pegnitz-Schäfern angemessen. Schon saß der verarmte, doch als Verwalter der Brickschen Güter gesicherte Landedelmann auf dem Schemel und gab der Distel neben sich, indem er mit ihren Stacheln 2, 3 seiner handgroßen Papierchen spießte, ironischen Hintersinn. Der Verkleinernde, wie er als Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft genannt wurde. Und bewährt knapp, fasste sich Logau. Sarkastisch und einigen Ohren zu frech, sagte er in 2 Zeilen mehr, als lange Abhandlungen hätten zerreden können. Etwa über die Konfessionen. Lutherisch, päpstlich und calvinisch, diese Glauben alle 3 sind vorhanden. Doch ist Zweifel, wo das Christentum denn sei. Oder in Aussicht auf den bevorstehenden Frieden. Wer wird, nun Friede wird, bei solcherlei Verwüsten zum Ersten kommen auf? Die Henker und Juristen. Nach 2 längeren Gedichten, von denen eins seinen Kriegshund sprechen ließ, schloss Logau mit einem 2-Zeiler, der sich der Frauenmode annahm und den er ausdrücklich den Mägden der Wirtin Libuschka widmen wollte. Frauenvolk ist offenherzig, so wie sie sich kleiden jetzt, geben sie vom Berg ein Zeichen, dass es in dem Tale hitzt. Nach Hoffmannswalda und Weckerlin zeigte sogar Gryphius Gefallen. Buchner schwieg zustimmend. Jemand wollte bei Schütz ein Lächeln bemerkt haben. Rist erwog öffentlich den 2-Zeiler. Rist erwog öffentlich den 2-Zeiler vom Streit der Konfessionen bei nächster Predigt seiner wedelschen Kirchgemeinde zuzumuten. Als sich, man ahnte schon warum, der fromme Gerhard meldete, übersah Dach dessen Handzeichen und sagte, wie um dem Übersehenden Bescheid zu geben, wer an des Logau Offenherzigkeit Anstoß nehme, den wolle er heute Nacht zu den 3 Mägden sperren. Er kenne etliche Herren, die dort zu Lande schon vom Berg ins Tal gestiegen seien. Indem die Dichter einander spöttisch musterten, Gräflinger ein Liedchen pfiff, Birken mit feuchten Lippen lächelte, Schnäuber halblaut anzüglich wurde und Laurenberg nach dem jungen Scheffler fragte, sagte Buchner, nun ja, man müsse sich sputen, bei so knapper Zeit sei nur beeilte Nebenhandlung möglich. Unterm Gelächter hatte indessen der Elbschwan zwischen Dach und der Distel den Schemel besetzt. So wurde Johann Rist, auf den Boberschwan Opitz anspielend, gelegentlich von Freunden gerufen, mit denen er als Mitglied der fruchtbringenden Gesellschaft als der Rüstige korrespondierte. Alles an Rist war stattlich. Sein nachhallender Predigerschwall, seine kammerherrlichen Auftritte, sein satter marschländischer Humor, sein riesiges, immer mit bestem Tuch gekleidetes Gliederwerk, der Bart, die griffige Nase und selbst sein wässriger Blick, so tückisch er sein linkes Auge verengen konnte. Zu allem hatte er eine Meinung. Nichts kam ihm unwidersprochen davon. Immer in Fäden, nicht nur mit Zesen verzettelt, blieb er doch fleißig auf seinen Papieren, in denen er nun vorerst unentschlossen zu kramen begann, bis er sich straffte, bereit. Rist kündigte an, dass er dem Friedensschluss, welcher noch immer bei Waffenlärm ausgehandelt werde, voraus sein wolle und deshalb ein Schauspiel niederzuschreiben begonnen habe, welches das friedejauchzende Deutschland heißen solle. Darin werde eine weibliche Hauptperson als die Wahrheit auftreten. Denn es muss euch doch die Wahrheit etliche Sachen verkünden oder anmelden, welche vielen von Herzen lieb, vielen vielleicht nicht wenig Leid sein werden. So merket denn nun auf, ihr Teutschen. Er las einige Szenen des ersten Zwischenspiels, in denen ein kriegsmüder Junker im Gespräch mit zwei Bauern deren Sittenverfall beklagt. Die Soldaten haben die Bauern geschunden. Die Bauern haben der Soldateska das Leuteschinden abgeguckt. Sie stehlen, plündern, brandschatzen, saufen und huren wie diese. Deshalb fürchten sie den Friedenstag, der ihrem Lotterleben ein Ende bereiten könnte. Während die Bauern Drewis Kinketlack und Binnige Düdeldei ihr lustiges Leben als Wegelagerer und Saufköppe in brockigem Plattdeutsch preisen, was hätten wir uns im Krieg zu scheren, Krieg hin, Krieg her, wenn wir in unseres Krögers Peter Langwammes seinem Hus man frisst, watte Suppen haben, entrüstet sich der Junker in gestelztem Kanzleideutsch. Ei, behüte mich der höchste Gott, was höre ich? Wollet ihr elenden Leute noch lieber unter den heftigsten Kriegspersuren leben, als unter eurer ordentlichen Obrigkeit in gutem Glücke, erwünschtem Friede und stiller Ruhe sitzen? Aber den Bauern ist die regellose Kriegszeit lieber als das zu erwartende Steuerpressen nach ausbrechendem Frieden. Sie fürchten die alte Ordnung und deren Wiederkehr als neue Ordnung. Die von wechselnden Heerhaufen auferlegten Kriegskontributionen sind ihnen leichter als die zukünftige Steuerlast. Rist las die kurze Szene, in der, wie mit verkehrten Rollen, der Offizier zum Frieden mahnt, die Bauern den Krieg verlängern wollen, geschickt wie ein Schauspieler, der sich die andere Maske vors Gesicht hält. Schade, dass nur wenige dem Holsteiner Plattdeutsch folgen konnten. Nach seiner Lesung musste der Autor für Moscherosch, Harsdörfer, Weckerlin und für die Schlesier die deftigsten Passagen übersetzen, wobei sie an Saft verloren und Papieren, wie das Junkers Rede wurden. Deshalb entzündete sich der Disput weniger an der Szene des Friedensspiels, mehr an der allgemeinen Sittenlosigkeit. Jeder wusste schlimme Beispiele. Wie man in Breisach, als es belagert wurde, streunende Kinder abgeschlachtet habe. Wie sich der Pöbel, wo die Ordnung hätte flüchten müssen, herrisch aufspiele. Wie städtisch geputzt der lausigste Bauerntölpel daherstolziere. Und jeder wusste von Wegelagern im Fränkischen, in der Mark, hinter jedem Busch. Zum 10. Mal klagte Schnäuber, wie er mit Moscherosch von Straßburg her unterwegs ausgeraubt worden sei. Von bereits gehängten und noch freilaufenden Übeltätern war die Rede. Das wüste Fouragieren der Schweden wurde verklagt, doch während die Schlesier noch vielstimmig Bericht gaben und sich in schrecklichen Einzelheiten Schwedentrunk, Füße im Feuer verloren, platzte, nachdem ich schon länger Lärm von draußen, die kläffenden Hofköter gehört hatte, der Regimentssekretär in die Versammlung hinein. Noch im grünen Wams, die Feder am Hut, sprang er zwischen die Herren, salutierte nach kaiserlicher Manier und rief das Ende der Grützsuppenzeit aus. Er habe dem schmalhansigen Elend den Schlusspunkt gesetzt, ihm seien 5 Gänse, 3 Ferkel und ein fetter Hammel zugelaufen. Mit Würsten habe man ihn unterwegs beworfen. Das alles wolle er vorzeigen zum Beweis. Schon könne man seine Leute draußen im Hof den Spieß drehen sehen. Das werde ein Fest geben, dem die versammelten Dichter nur noch etliche lukullische Doppelreime, epikurische Jamben, bacchantische Sinnsprüche, dionysische Daktylen und platonische Gescheitheiten beisteuern müssten. Wenn schon nicht der Frieden, dann solle der Krieg in seinen letzten Zügen gefeiert werden. Man komme endlich in den Hof und staune, wie brav der Stoffel, den man von Böhmen bis in den Breisgau, vom Spessart runter bis ins platte Westfalen den Simpel nenne, für die deutsche Poeterei zu fouragieren beflissen gewesen sei. Man brach nicht gleich auf. Dach bestand auf Ordnung. Er sagte, noch stehe es ihm zu, die Versammlung aufzulösen. Er werde weitere Wortmeldung und Gegenworte annehmen. Schließlich dürfe der Elbschwan nicht umsonst gesungen haben. Also setzten wir wenige Wechselreden lang den Disput über Rissszene und den landesweiten Sittenverfall fort. Gryphius gab zu bedenken, dass das dumpfe Publikum, sollte ihm dieses Schauspiel vorgesetzt werden, eher die Bauern als den Junker beklatschen werde. Moscherosch lobte, dass Rist den Mut gehabt habe, die gegenwärtige Not in Szene zu setzen. Aber, fragte Schepko sich und andere, habe der Bauer nicht Grund, die Wiederkehr der alten Ordnung zu fürchten? Ja, welche Ordnung man denn wolle, wenn nicht die gute alte, rief Laurenberg. Um mit der Frage nach einer neuen, womöglich gerechten Ordnung, dem Disput nicht abermals Reizfutter zu geben, und weil vom Hof her Bratendunst bis in die Diele strich, gab Simon Dach, als sich die Unruhe mehrte, das Zeichen zum Ende der nachmittäglichen Sitzung. Einige, nicht nur die Jungen, beeilten sich ins Freie, andere nahmen sich Zeit. Zuletzt verließen Dach und Gerhard, der nun endlich mit Schütz in ruhigem Gespräch wie versöhnt war, die große Diele. Zurück blieb die Distel neben dem blanken Schemel. Draußen ging es wie in einem Festgedicht zu. 14. Kapitel. Da waren die 5 Gänse schon an einen, die 3 Spanferkel an den nächsten gereiht. Und der Hammel, mit Würsten gefüllt, drehte sich mit dem 3. Spieß. Der lange Tisch aus der kleinen Wirtsstube stand an das Ufergebüsch des äußeren Emsarmes gerückt, sodass ihn der Qualm der Feuer, die mitten im Hof zu Glut kamen, nicht bestrich. Mit ihren Mägden eilte die Wirtin die Buschka zwischen Haus und Hof, um den Tisch zu bestellen. Bei näherem Hinsehen zeigten die Tischtücher, dass sie vormals einem Altar gedient hatten. Die Teller, Schalen, Krüge und Schüsseln mochten ein westfälisches Wasserschloss gehören. Außer 2 zinkigen Gabeln zum Anreichen lag anderes Besteck nicht bereit. Zum gegenüberliegenden Stall wehte der Qualm und machte, dass dahinter die Ufererlen des inneren, die stadtbegrenzenden Emsarmes, die Giebel der Herrenstraße und seitab die Pfarrkirche wie verschleiert standen. Den Spießbraten saßen die Musketiere des Gelnhausen bei. Weil sie das tropfende Fett der Gänse, Ferkel und des Hammels in Häfen auffingen, konnten sie die Braten immer neu flomen, schmelzen und mit dem ausgelassenen Hammeltalg salben. Vom Wacholdergebüsch, mit dem der Emshagen bis zur Walkmühle wild zugewachsen war, holte der Pferdeknecht trocknes Gestrüpp, das den Feuern zeitweilig heftigen Qualm gab. Flach gemalt lag die Stadt Telgte hinter dem bewegten Bild, in das sich die Hofköter vereinzelt oder als Meute immer neu stellten. Später stritten sie um die Knochen. Indessen waren die Reiter des Gelnhausen dabei, auf frisch gerammten Pfählen gemusterte Planen, wie vom Zelt eines hessischen Obristen, gleich einem Baldachin über den gedeckten Tisch zu spannen. Dann wurden Girlanden aus frischem Laub geflochten und mit Blumen durchwirkt, die im Garten der Wirten als Buschrosen wucherten. Bald kletterten die Girlanden und die Pfähle des Baldachins. Dessen Ränder säumten lustige, zu Zöpfen geschnürte Fransen, an denen Schellen hingen, die später, als ein Lüftchen ging, zum Fest beitrugen. Obwohl noch Tag war und der Abend erst zagt beginnen wollte, holte Gelnhausen aus jenem Planwagen, dem am Frühmorgen angespannt worden war und der die Gänseferkel, den Hammel, das Tafelgeschirr, die Altartücher und den Baldachin gebracht hatte, 5 schwer silberne Leuchter kirchlichen Ursprungs, die noch mit Kerzen bestückt waren, kaum angebrannten. In schöner Ordnung reihte der Stoffel das dreiarmige Silber auf dem gedeckten Tisch. Nach einigen mehr lockeren Stellversuchen gab er sich militärisch, als wollte er eine Kompanie in Reihe bringen. Abseits in Gruppen sahen die Poeten das alles und ich schrieb mit. Als nun aber aus dem unerschöpflichen Planwagen unter Gelnhausens Aufsicht eine knebleingroße Figur geschleppt wurde, die in Bronze gegossen Apoll darstellte, als endlich das Kunstwerk in der Mitte der Tafel, nachdem abermals die Leuchter verrückt worden waren, seinen Platz bekommen hatte, mochte Simon Dach nicht länger nur staunen und immer bänglicher den Aufwand bewundern. Er nahm die Wirten, dann Gelnhausen beiseite und wollte wissen, woher und mit welchem Recht man die Schätze geholt, womit bezahlt und mit wessen Erlaubnis geliehen habe. So viel gewürfeltes Gut, Fleisch, Linnen, Metall, fliege niemandem zu. Gelnhausen sagte, das stamme zwar alles, sogar die Gänseferkel, der Hammel, aus katholischem Haus, sei aber durchweg ehrenhaft anzusehen, denn bei seinem notwendigerweise geheimnisvollen Besuch in Münster, er müsse Nebensachen noch immer verschweigen, hätten etliche Gesandte des Friedenskongresses das inzwischen bekannt gewordene Treffen der deutschen Poeten heftig begrüßt. Der päpstliche Nunzius, Monsignore Chigi, bitte um eine persönliche Widmung in sein jederzeit mitgeführtes Exemplar der Harsdörferschen Frauenzimmer-Gesprächsspiele, einem 41er Erstdruck. Der venezianische Abgesandte Contarini lasse den bei San Marco unvergessenen Maestro Sagittario grüßen und erlaube sich, in Erinnerung zu bringen, dass eine Rückkehr des Herrn Schütze nach Venedig dort jederzeit Ovationen auslösen würde. Der Marquis de Sablé habe die Nachricht vom Treffen der Poeten sogleich in Stafetten an Frankreichs Kardinal weitergereicht und werde, falls die Versammlung ihm die Ehre geben wolle, sein Palais richten lassen. Einzig der von Osnabrück angereiste schwedische Gesandte habe, obgleich Sohn des großen Ochsenstierna, geguckt wie ein Kalb, wenn's donnert, als die weit berühmten, ihm aber spanischen Namen aufgesagt worden seien. Dafür habe sich umso herzlicher der Graf Johann von Nassau erwiesen, der als Vertreter des Kaisers seit Trautmannsdorf Abreise die Verhandlungen führe, weshalb der Nassauer zugleich dem hohen Kanzleibeamten Isaac Vollmar den Auftrag erteilt habe, für das Wohlergehen der weitgereisten Poeten zu sorgen. Atzung, Labsal und liebliche Präsente. Ein gülden Ringlein hier für den Herrn Dach, aus Silber feingetriebene Becher hier und hier. Worauf sich Vollmar, ausgestattet mit schriftlichen Weisungen, das nun bevorstehende Festmahl betreffend, seine des Gelnhausen Ortkenntnisse bedient habe. Dort und dorthin habe er sich sputen müssen. Schließlich kenne er das Westfälische wie seine Tasche. Als einst berühmter Jäger von Soest sei er zwischen Dorsten, Lippstadt und Coesfeld landeskundig geworden. Münster selbst, wo alles den Gesandtschaften zufalle, habe kein leidliches Angebot machen können. Doch das freie Land gebe immer noch her. Kurzum, auf Weisung des gräflichen Nassauers habe er als kaiserliche Partei fast ohne Mühe die Orde ausführen können, zumal die Gegend ringsum katholischer sei, als es der Papst je im Sinn gehabt haben könne. Es fehle an nichts, nur an Wildbret werde es mangeln. Er zeige hier gerne die Liste, abgehakt alles, der Wein und der Käse. Ob der Herr Dach etwa unzufrieden sei? Diesen Bericht, dem etliche Anekdoten über das Treiben in Münster angefügt waren und dessen hier unerwähnte Nebensätze antikes Personal an Zeugen bemühten, hatte sich Simon Dach zuerst allein, dann mit Logau, Harsdörfer, Rist und Hoffmannswaldau, schließlich umringt von uns allen, anfangs misstrauend, dann mit wachsendem Staunen, endlich ein wenig geschmeichelt angehört. Verlegen drehte er das güldene Rünglein. Von Hand zu Hand wandelte der Silberbecher. Mochte Logau, altgewohnt, seine spitzen Bemerkungen machen, mochte auch etliches an dem Bericht übertrieben sein. Ungern hörte man die Grüße und Empfehlungen von so hoher Seite nicht. Und als Gelnhausen aus seiner Kuriertasche ein Exemplar der Frauenzimmergesprächsspiele, jawohl, einen 41er Erstdruck hervorzog, dessen Ex Libris den päpstlichen Nunzius Fabio Chigi, nachmals Papst Alexander VII. Als Besitzer nannte, das Buch hinhielt und Harsdörfer lächelnd um baldige Widmung bat, war man allseits überzeugt von der Ehrenhaftigkeit des bevorstehenden Festmahls. Sogar Logau blieb stumm.